Endlich ist es soweit, es kann beginnen, die lange Nacht des Rock'n'Roll. Musik aus den 50s, 60s, vorwiegend natürlich Rhythm and Blues, Rock'n'Roll, Rockabilly, alles was dazu gehört aus den 50er und 60er Jahren. Mit Wild Weekend beginnt es, ein wildes Wochenende, und damit wollen wir auch starten. Wir wollen den Nikolaus etwas versüßen. Bis 6 Uhr früh, die lange Nacht des Rock'n'Roll. Am Mikrofon unverantwortlich für die 420 Minuten genauso sind es am Mikrofon. Mein Name ist Thomas Vogt und DJ Michael wird gleich die Sendung hier eröffnen mit herrlich feinstem Abtempo. Rock'n'Roll, lassen Sie sich überraschen. Schön wäre es, wenn Sie auch vielleicht in den kommenden 7 Stunden, Sie müssen ja nicht gleich in den ersten 5 Minuten, aber vielleicht in den kommenden 7 Stunden hier mal anrufen, um zu wissen, dass wir nicht alleine sind und das hier nicht für uns, wie gesagt, alleine machen, sondern dass Sie auch fleißig mitzuhören. DJ Michael möge beginnen. Ja, genau so ist es. DJ Michael ist am Mikrofon. Michael Frach, mein Name. Vielleicht kennt ja einer oder andere mich ja noch von meiner damaligen Sendung Rockin' and Rolling. Die erste Stunde werde ich hier übernehmen und los geht's gleich mit Eddie Cochran. Jingle Jangle, viel Spaß bei der langen Nacht des Rock'n'Roll hier im OKW. Wünschen euch Tommy Vogt und meiner einer DJ Michael. Let's go! This is Eddie Cochran, speaking from the station with a big sound all year round. Just you and me, pretty girl, no one's gonna see. Pretty girl, I feel so good when you hold me tight, so let's make love till the broad daylight, cause I love you. A pretty girl, don't you be so tame. Pretty girl, you drive me insane. Pretty girl, every time your lips meet mine, a funny chill runs up my spine, cause I love you. Pretty girl, come on, let me hold you. Oh, let me squeeze you tight. Let my arms enfold you. You're mine tonight. Just you and me. Pretty girl, no one's gonna see. Pretty girl, oh, I feel so good when you hold me tight. So let's make love till the broad daylight. Cause I love you. Pretty girl. Let my arms enfold you. Are you mine tonight? Just you and me. Pretty girl, and no one's gonna see. Pretty girl, oh, every time your lips meet mine, a funny chill runs up my spine. Cause I love you. A pretty girl, a pretty girl, a pretty girl, a pretty girl. Eddie Cochran, auch einer der ganz Großen der Rock'n'Roll-Ära, viel zu früh verstorben. Am 17. April 1960 bei diesem verdammten Autounfall in England ist er ums Leben gekommen. Ja, am 3. Oktober 2008 wäre er 70 Jahre alt geworden. Deswegen hier als kleine Erinnerung an ihn diese beiden Titel. Jungle Jingle, eine Instrumentalaufnahme, und danach hörten wir A Pretty Girl aus dem Jahre 59. Falls ihr anrufen wollt, könnt ihr natürlich das tun unter der Telefonnummer 030 für Berlin und dann die 464-00517 030-464-00517. So, wir beide machen erstmal den ersten Sixpack gleich auf hier, und passenderweise gibt's dazu auch einen Sixpack Mucke, Uptempo, Hardcore, Rock'n'Roll gibt's gleich auf die Glocke. Also Leute, ab geht die Luzi! Der erste Fehler ist getan, das ist nicht schön. Live ist live. Oh, das Bier wirkt schon. Okay, schaff es nochmal. Hier, jetzt aber wirklich. The Playboys, ab geht er. Au, au, au, au, au, stop twisting my arm. Well, now she's gonna let me go to lose my mind. Come on, oh baby, come on, pretty baby, oh, won't you come on? Oh, come on, oh, come on, oh, come on now, baby, come on, pretty baby, oh, won't you come on? Oh, my baby's gonna. baby, she's gone so far. If I don't find my baby, I'm a gonna lose my mind. Come on, oh baby, come on, my pretty baby, oh, won't you come on, oh, come on, oh, come on, oh, come on now, baby, come on, my pretty baby, oh, won't you come on, let's go. Looking so I don't lose my mind. I can't find my baby, don't know where she's gone. So now I'm all alone and I'm lost. Come on, come on. Oh, baby, come on, pretty baby. Oh, won't you come on, oh, come on, oh, come on, oh, come on now, baby. Come on, pretty baby. Oh, watch my show. Friday night, feel alright. Landlord, he's out of sight. So where did he go? down the road and do it again. Another $200 ain't gonna hold a good time. Well, another $200, everything's gonna be alright. Well, another $200, everything's gonna be alright. I get the shivers from my head down to my feet. And when you touch me, baby, you feel cold. Like a blizzard blowing away my home. Like a thunder and lightning. You're my love, nothing but frightening. There's the sun and then the rain. You're my love. We'll be right back. Yay, yay, oh yeah. Die Playboys öffneten diesen Sixpack mit Stop Twisting My Arm. Daran anschließend gab es Will and the High Rollers mit Baby Come Moan zu hören, auf dem Wild Hair Records Label veröffentlicht. Dann gab es Eva Eastwood und ihre Major Keys mit Down the Hall, veröffentlicht auf dem schwedischen Schwanzlabel Tail Records. Good Things Can Happen heißt das Album. Dann gab es Teddy Boy Rock'n'Roll von Danny Wild and the Wildcats. Von der Scheibe Wild in the Country hörten wir die Nummer 200 Miles, gefolgt von Louis and the Wildfires mit Like a Storm. Und den Abschlussbild nochmal die Playboys mit einer alten Don Covey Cover Nummer Bip Bop Bip. Alright, 23 Uhr und 21 Minuten. Back to the 50s! Holy smoke, what baby, you upset in my mind. A jumping cat and fishing, you're so doggone fine. The way you wiggle when you walk down the street will make a total blind man just to stop and a peep. Oh, yeah. Get that I'm a man. gonna get better than that. Killer-Version von I'm a Man aus 1959, das war Mort Schumann. Und davor hörten wir die Cadillacs, einer der besten Gruppen, die ich kenne. Holy Smoke Baby, veröffentlicht 1958 auf Josie 842. Hier ist Chris Tyler. Erstmal Entschuldigung, hier scheint es einen kleinen Aussetzer gegeben zu haben bei diesem Silberling. Ich probiere mal gleich den anderen Player. Das war Chris Tyler, by the way, mit 510, 15 Hours im Original von Russ Brown in den 50s eingesungen. War kaum wieder zu erkennen, diese Version. Herrlicher Piano-Rocker von Chris Tyler. Ja, das Bear Family Label brachte seit einiger Zeit eine neue Serie raus, die heißt Rock und auch von Ronnie Hawkins erschien ein Silberling, der heißt dann logischerweise Ronnie Hawkins Rocks und genau von diesem liegt ein Titel auf, der eigentlich einzige interessante Titel und zwar handelt es sich hierbei um eine Alternativversion von Horace, also hier Ronnie Hawkins und seine Hawks mit Horace. Rockin' Ronnie Hawkins und seine Hawks und eine Alternativversion von Horace, eingespielt original für das Roulette-Label 1959 und wieder veröffentlicht zum ersten Mal auf dem Bear Family-Label in diesem Jahr. Hier ist Lloyd Price! Wunderbare Melodien hier in der langen Nacht des Rock'n'Roll im OKB. Telefonnummer immer noch 030 für Berlin und die 464 dann 00517. Lloyd Price hört mal Justament und seine Mailman Blues. Weiter geht's hier nun mit einem Doppelpack und zwar gibt's nun astreine 60s Rock'n'Roll Mucke auf die Hochmuschel. Like a great big horse. Well, I got a girl, she's kinda nice. Even though she's as cold as ice, you ought to see those looks on her face. I said, she looks like she's out of place. Yes, indeed, I love her, of course. Even though she looks like a great big horse. I said, the sweet love, baby. All the time, yeah, yeah, yeah. The sweet love, baby, gonna drive me out of my mind. Die Dropouts aus 1964 mit I'm Leaving und davor hörten wir die Tempests mit Look Away. Weiter geht's hier nun mit etwas Piano Rock'n'Roll, kann ja nie verkehrt sein. Casanova Junior heißt der Gute und die Aufnahme Sally May. Lass knacken, Kumpel! Thank you. Yeah, Bobby Hall and the Kinks mit I Love My Baby. Und davor hörten wir den guten Casanova Jr. und die Nummer hieß Sally May. Weiter geht's hier nun mit einem gewissen Ron Molina und die Scheibe heißt Ismarella. My soul, great stuff here. Ron Molina mit Ismarella. So, ich möchte noch weitere zwei Titel spielen von Eddie Cochran, der wie gesagt am 3. Oktober diesem Jahr 70 Jahre alt geworden wäre. Anfangen möchte ich hier mit einer Instrumentalaufnahme vom guten Eddie Cochran, die da heißt String Fever. Thank you. young, I'm not ten. I'm scared that I'm losing you, that's why I cry. If I should lose you, little angel, I'd die. Eine kurze Saison lang, das hatten wir damals auch gedacht. Mittlerweile wurde er schon mehr als 100 Mal totgesagt. Aber der Rock'n'Roll lebt immer noch. Rock'n'Roll at his best, das war Florian Monday zusammen mit seinen Mondos. Rip it up, rip it up, herrliches Ding. Davor Eddie Cochran, mal etwas langsamer, nicht weniger schlecht, natürlich wunderbare Aufnahme, Little Angel. Und den Reigen öffnete Eddie Cochran nochmal mit der Nummer String Fever. So, hier geht's nun weiter mit einer wunderbaren Coverversion eines Titels, den wir alle kennen, von Little Richard. Hey, hey, hey, wie gesagt, hier aber in einer Coverversion. Yeah, now. Yeah, absolute Granatenversion von Hey, Hey, Hey, das war Jerry Bradford and the Spades. So, ich habe jetzt den Player mal gewechselt, spiele die Scheiben nun vom rechten CD-Player und die eine Scheibe, die eben etwas gehakt hat, war ja Chris Tyler und seine Coverversion der Ruth Brown Rhythm and Blues Scheibe 510 15 Hours. Ich probiere es jetzt nochmal, das Ding zu starten, denn das wäre wirklich elend schade, wenn diese Aufnahme hier nicht eindeutig über den Äther gekommen sein sollte. Also hier nochmal Chris Tyler. Der rechte CD-Player ist mein Freund, hat da wunderbar geklappt, eben hier Chris Tyler, 510, 15 Hours. Ja, 3 Minuten vor Mitternacht, das heißt für mich Moderatorenwechsel, denn gleich wird der Tommy hier übernehmen, seine erste Stunde abledern, schwarzen Rock'n'Roll und Rhythm and Blues gibt's nun auf die Ohren, also stay tuned for more wild Rock'n'Roll. Ja, es ist gleich Mitternacht und da passt eigentlich ein Titel hervorragend, den hat mir rausgesucht noch zum Abschluss und zwar Matchbox und ein Riesenhit von den Jungs war 1980 ja Midnight Dynamos und Mitternacht haben wir es auch in 2 Minuten. Also bleibt dran, Tommy übernimmt gleich und wir hören uns in gut 63 Minuten wieder. Also bis dann, keep rocking folks und bleibt natürlich dran. Below like dynamite. right. Pretty little thing, and your heart will sing. Fill it up with pure delight. In a supercharge from the gas garage, explode.